Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun, Religion rangiert weit unten. Zur Lage der katholischen Kirche in Ostdeutschland. Eine Sendung von Wolfram Nagel. Ich bin deshalb hier, weil der Weltjugendtag nach Deutschland kommt. So, jetzt haben wir noch vier Plätze. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Ach so. Auto, Auto, Leute. Also ich wollte schon gerne. Ostdeutsche Jugendliche auf dem Weg nach Köln. Eine bunte Pilgerschar zu Fuß. Aufgeschultert haben sie das Weltjugendtagskreuz, ein Geschenk des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Start der Jugendwallfahrt war Anfang Juli in Dresden. Inzwischen ist die Truppe aus den neuen Bundesländern am Rhein angekommen. Was bewegt junge Leute aus dem Osten, sich auf den Weg zu einem religiösen Massenereignis zu begeben? Neue Leute kennenlernen, mal so gucken, wie andere so denken über Gott. Vielleicht nicht nur die eigenen Leute, die man so kennt, Ausländer ein paar. Du bist vielleicht einer der wenigen, die sich dafür interessieren hier im Osten. Ich hoffe es nicht. Also wir sind jetzt 30 Leute aus unserer Gemeinde, die mitfahren und das ist doch sehr viel. Na, halt einfach neue Leute kennenzulernen, auch aus vielen anderen Ländern und halt dem Papst vielleicht mal zu begegnen. Also nie von nah, aber die Atmosphäre dort zu spüren. Riesa an der Elbe ist eine der typischen ostdeutschen Industriestädte, deren Betriebe nach der politischen Wende weitgehend abgewickelt wurden. Die Bevölkerung ist zu einem hohen Prozentsatz kirchenfern. Und so ist es durchaus normal, dass selbst in großen Schulklassen nur 2, 3 Kinder Christen sind. Katholiken gibt es oft gar keine. Die jungen Katholiken aus Riesa trafen in der ostdeutschen Diaspora mit jungen Katholiken aus dem Bistum Hildesheim zusammen. Und ein gutes Stück des 750 Kilometer langen Pilgerwegs sind sie gemeinsam gegangen. Das bedeutet, denke ich mal, für uns alle doch ein Stück Verbundenheit zu zeigen, dass Ost- und Westdeutschland mit diesem Weg, der halt von Dresden nach Köln geht, verbunden wird. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ja, dass man auch mal so ziemlich viele Dinge auch kulturmäßig gesehen kennenlernt aus dem Osten, weil man da ja sonst nicht so viel hinkommt. Ich jedenfalls nicht. Was nicht nur für die Jugendlichen aus Hildesheim zutrifft. Auch 15 Jahre nach der Wende ist Ostdeutschland für viele aus dem Westen der Republik ein noch immer unbekanntes Land. Und es ist Diaspora. Christen sind hier gleichsam handverlesen anzutreffen. Wenn man in der Kirche ist, in Dresden, in der Hofkirche, da sieht man halt nicht viele Menschen, die beten. Die meisten schauen sich das halt an, aber ich glaube, das ist überall in Deutschland so. Also das würde ich jetzt nicht überbewerten, aber es ist schon interessant, dass gerade in Dresden genau im Mittelpunkt des evangelischen Sachsens eine katholische Kirche steht. Das hat mich heute sehr beeindruckt. Als Papst Johannes Paul II. Starb und Josef Ratzinger neuer Papst wurde, war gerade die Dresdner Hofkirche bei allen Gedenkgottesdiensten aus diesen Anlässen erstaunlich gut besucht. Nicht wenige fühlten sich an jene Tage im Wendeherbst 1989 erinnert, als ebenfalls die Kirchen im Land übervoll waren. So mancher hatte damals zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt eine Kirche betreten. Doch der Glaube an bessere Tage auch für die christlichen Religionsgemeinschaften in Ostdeutschland hat sich nicht erfüllt. Aufgegeben hat man ihn deshalb nicht. An das ungewöhnliche Interesse für den Papst knüpft etwa der sächsische Kultusminister Steffen Flath große Erwartungen und hofft auf neue Impulse für den Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen. Was ihn folgerichtig Position gegen das Experiment des in Berlin geförderten alternativen Werteunterrichts beziehen lässt. Jetzt sind wir, wenn ich das so in Berlin verfolge, am Rand, im Großen und Ganzen denke ich im Vorteil. Wir werden an dem sächsischen Modell festhalten. Und jetzt stellen plötzlich auch viele Kritiker mit Erstaunen fest, gerade nach der Beerdigung vom Papst, wie viele angeben, dass Religion nun nicht unbedingt jetzt so ausgeübt wird, dass man jeden Sonntag in aller Regel zur Kirche geht. Aber in der Bedeutung von Religion, auch innerhalb der Erziehung, ich glaube, da hat es doch einen ziemlichen Ruck gegeben. Die Zahlen belegen ein anderes Bild. Noch immer nimmt nur jeder vierte Schüler am obligatorischen Religionsunterricht in Sachsen teil. Alle anderen wählen das Fach Ethik, das, so der Minister, die wirklichen Verhältnisse im Lande aber nicht widerspiegele. Mindestens 3/4 der Bevölkerung orientierten sich am christlich-abendländischen Werteverständnis, obwohl sie keiner Kirche angehörten. Rund 1/4 Religionsunterricht, 3/4 Ethikunterricht, aber ich hoffe mal, vielleicht gibt es dann in den nächsten Monaten auch eine Trendverbesserung. Also ich würde ein umgekehrtes Verhältnis im Grunde für logischer empfinden. Deshalb setze ich gerade so drauf, dass vielleicht jetzt durch diesen Papst eben eins in Bewegung gekommen ist. Aber ich glaube auch insgesamt ist die Erfahrung der letzten 15 Jahre, wir brauchen eine ziemliche Geduld. Der konfessionelle Religionsunterricht sei für Kinder, so bekräftigt es auch die Deutsche Bischofskonferenz in ihrer jüngsten Arbeitshilfe zum Religionsunterricht, der wichtigste und oft der einzige Ort, an dem sie den christlichen Glauben kennenlernen. In Ostdeutschland ist die große Mehrheit schon seit Generationen konfessionslos. Christen bilden die Minderheit. Religiöse Pluralität meint nicht nur das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Konfessionen und Religionen. Auch unter den Kirchenmitgliedern sind unterschiedliche religiöse Überzeugungen und Lebensstile zu beobachten. Religion wird zunehmend als eine subjektive Angelegenheit ohne Bezug zu einer Gemeinschaft und ihrer Tradition verstanden und gelebt. Um zum Beispiel in Sachsen überhaupt einen katholisch-konfessionellen Religionsunterricht anbieten zu können, muss die Kirche mitunter einen sehr hohen Aufwand betreiben. Da die Anzahl katholischer Schüler zu gering ist, wird etwa der Transport der Schüler von mehreren Schulen zu einem zentralen Unterrichtsort per Sammeltaxis organisiert. Nach dem Religionsunterricht werden die Schüler von dort wieder abgeholt, beschreibt Michael Teubner, Pfarrer und Religionslehrer aus Freital bei Dresden, die Vorgehensweise. Und das in Zeiten knapper Kassen, Schulschließungen und Teilzeitarbeit für Lehrer. Die Situation ist so, dass wir im Moment wenige Kinder haben. Die sind auf viele Schulen verstreut. Und das macht den Religionsunterricht für uns sehr schwierig, dass wir überhaupt eine Gruppe zusammenbekommen in der jeweiligen Altersgruppe. Und viele Kinder wandern deshalb in weil wir eben bedingungsfähig sind, am Nachmittag zum Religionsunterricht bei uns kommen zu können. Für den Pfarrer und Pädagogen hat ein regulärer katholisch-konfessioneller Religionsunterricht in Sachsen wenig Aussicht auf Zukunft. Angesichts der eigenen praktischen Erfahrungen befürchtet er sogar, in Kürze wird das System zusammenbrechen. Wenn die Schülerzahlen noch weiter abnehmen, bekommen wir gar keine Gruppen mehr zusammen. Wenn nicht ökumenisch dann was passiert, dann können wir nur noch die Schüler in das Pfarrhaus einladen zu bestimmten Zeiten. Wer kommt, kommt und wer nicht kommt, der muss eben sehen. Wegen der unsicheren Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts haben zwar die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und das Bistum Dresden-Meißen Kooperation vereinbart, doch beschränkt sich die offizielle Zusammenarbeit meist nur auf gemeinsame Schulgottesdienste und Projekttage. Fachleute sehen im getrennten Religionsunterricht einen Anachronismus. Er sei ein unzeitgemäßes Modell, das auf das Grundgesetz der alten Bundesrepublik zurück und an den Bedürfnissen der Menschen im Osten vorbeigehe, so das Fazit. Wie wichtig ist für junge Leute Religion? Eigentlich ganz wenig. Also war auch noch nie in der Kirche. Also somit kann ich nicht viel sagen. Mir persönlich eigentlich überhaupt nicht wichtig. Also kein Punkt in meinem Leben oder so. Überhaupt nicht so erzogen und liegt mir auch fern. Aber ich habe kein Problem damit. Wenn Leute daraus Kraft schöpfen können, ist das in Ordnung. Aber mich berührt es nicht. Also ich habe eigentlich auch nichts mit Religion zu tun. Also ich wurde auch nicht so erzogen, aber ich habe halt auch kein Problem damit, wenn Leute religiös leben. Also es ist eine gute Einstellung, wenn man es so machen will. Aber mein Geschmack wäre es persönlich nicht. Die radikale Entkirchlichung der östlichen Bundesländer ist ein historisches Phänomen. Das Territorium der DDR war nahezu identisch mit den Kernländern der Reformation und auch mit den Zentren der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Die aggressiv-atheistische Politik des kommunistischen Regimes verschärfte die Situation für die Religionsgemeinschaften. Allerdings heißt das nicht, dass die atheistisch sozialisierte Bevölkerungsmehrheit in den östlichen Bundesländern völlig den christlichen Wertvorstellungen abgeschworen hat und weiter darauf verzichtet. Untersuchungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, welch großer Wert beispielsweise auf soziale Gerechtigkeit gelegt wird. Zu den von den Kirchen zunächst erbittert bekämpften, inzwischen aber weitgehend tolerierten Phänomenen der ostdeutschen Alltagskultur gehört eben auch die Jugendweihe. Ein Fest mit durchaus christlichen Wurzeln. Ein Leben völlig ohne Spiritualität sei für ihn zwar kaum denkbar, doch müsse es nicht mit dem sonntäglichen Gang zum Gottesdienst verbunden sein, was religiöse Empfindungen ausmache, sagt der katholische Theologe Frank Richter. Ostdeutschland ist tatsächlich europaweit und möglicherweise sogar weltweit ein Phänomen. Es ist eine Region, in der Religion ganz weit unten rangiert. Viele Menschen von sich selbst sagen, sie seien areligiös. Und ich kann nicht recht glauben, dass nicht auch in diesen Menschen eine religiöse Sehnsucht vorhanden ist, aber die hat noch keine Gestalt gefunden. Und meiner Meinung nach hat auch Kirche noch keine Antwort gefunden, wie sie mit diesen Menschen umgeht oder die Religiosität in ihnen weckt und ihnen eine Gestalt. Christen schaffen es, ihre behauptete Sonderrolle, sie beispielsweise in seelsorgerischen und auch politischen Notsituationen klarzumachen. In den Jahren vor und während der politischen Wende bot sie politischen Dissidenten in Ostdeutschland ein schützendes Dach. Ja, für kurze Zeit nahm sie sogar eine Art begrenztes politisches Mandat wahr. Doch das in sie gesetzte Vertrauen sei schnell wieder verloren gegangen, meint Richter, damals noch als Kaplan an der Dresdner Hofkirche angestellt. Während der Bürgerproteste auf der Prager Straße hat Richter zwischen der Polizei und den Demonstranten zu vermitteln gesucht. Als Diözesan-Jugendseelsorger und Gemeindepfarrer setzte er sich für einen inneren Wandel in der katholischen Kirche ein. An diesem Anspruch ist Frank Richter aber nach eigener Überzeugung gescheitert. Seine Begründung: Die katholische Kirche versucht einerseits zu Recht ihr Profil zu bewahren. Sie muss klar erkennbar sein als ein in Anführungsstriche religiöser Anbieter auf dem religiösen Markt dieser Gesellschaft. Dieses eigene Profil darf aber andererseits nicht auf Kosten der konkreten Zuwendung zu konkreten Menschen gehen. Und wir haben ja einen Seelsorgenotstand in der katholischen Kirche. Und das eigene Profil, gerade im Hinblick zu libertäres Priestertum oder im Hinblick Zulassung zu den Sakramenten, bewahren zu wollen auf Kosten der glaubwürdigen Zuwendung zu den Menschen, die ganz andere Fragen haben, das geht, glaube ich, nicht mehr länger gut. Ja, man kann vielleicht sagen, dass wir hier in einer nachchristlichen, in gewisser Weise auch heidnischen Situation uns befinden, die geprägt ist dadurch von der Suchbewegung vieler Menschen nach dem Religiösen. Hier stellt sich also eine kaum überschaubare Pluralität dar. Und ich meine, wir geben die richtige Antwort, wenn wir sagen, wir können die Religiosität hier im Osten weithin noch nicht genau beschreiben und noch nicht fassen. Es ist keine kirchliche Religiosität, es ist keine christliche Religiosität, es ist keine monotheistische Religiosität, es ist eine Religiosität, die auf der Suche ist. Und hoffentlich findet diese Suche auch Ansprechpartner, die ihr entgegenkommt. Weder den Kirchen noch den religiösen Sondergemeinschaften, die nach der politischen Wende scharenweise den Osten überschwemmt haben, ist dies bisher gelungen. Zudem gibt es einen wachsenden Hang zu politischen Extremen und zu religiösem Fundamentalismus, den Frank Richter so begründet. Die Komplexität der Probleme einhergehend mit der Globalisierung ist für viele Menschen und fast möchte ich sagen für die allermeisten Menschen schwer erträglich. In dieser Komplexität braucht es ja Übersichtlichkeit. Und manche suchen eine solche Übersichtlichkeit in einfachen, unzulänglichen und auch gefährlichen. Und das ist das Tor für alle Fundamentals dieser Zeit, gesellschaftlichen, im politischen als auch im religiösen, auch bis hin ins Kirchliche hinein. Es sei ein Fundamentalismus, der mit dem Sinndefizit und der teilweise katastrophalen sozialen Situation zu tun habe. Dem habe die Kirche kaum etwas entgegenzusetzen, meint Richter. Wenn 21% der Erstwähler bei der letzten sächsischen Landtagswahl die NPD gewählt haben, dann ist das ein erschreckender Indikator dafür, dass junge Menschen also empfänglich sind für Rattenfänger, die ihnen einfache Antworten auf die schwierigen Fragen geben. Hier muss die Gesellschaft, hier muss auch die Kirche dringend Fantasie entwickeln, wie sie glaubwürdig Gesprächspartner für solche suchenden Menschen werden kann. Gesellschaftliche Kräfte, auch die Kirchen, müssen genau dort ansetzen. Sie dürfen Seelsorgepersonal nicht abbauen. Doch genau dieser Prozess ist in vollem Gange. Die Priesterschaft in den ostdeutschen Bistümern ist durchweg überaltert. Zudem schrumpft die Zahl der Priester. Dementsprechend werden Pfarrgemeinden zusammengelegt. Das Übrige bewirken die notwendigen Sparmaßnahmen, die vor allem mit den gesunkenen Kirchensteuereinnahmen zusammenhängen. Reformen werden nicht nur von der kirchlichen Basis angemahnt. Dabei müssen es nicht immer die gerade für den deutschen Sprachraum charakteristischen Diskussionspunkte wie Zölibat, Amtsverständnis, das Priestertum der Frau oder auch die Interkommunion sein, wie es beispielsweise von der Kirchenvolksbewegung seit 10 Jahren gefordert wird. Es sind auch Fragen nach innerkirchlicher Demokratie und Mitbestimmung. So wurde erst kürzlich in Dresden an die legendäre Meißener Synode von 1969 bis 1971 erinnert. Anlass war das Erscheinen eines Dokumentenbandes, in dem die Auseinandersetzung über die Umsetzung der Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils in den Bistümern der DDR aufgearbeitet wird. Es sei vor allem um das Konzilsdokument Gaudium et Spes, also um das Verhältnis von Kirche und Welt gegangen, sowie um das Dekret I der Diözesansynode Meißen. In tausenden Zuschriften hatten Katholiken des Bistums, getragen von der Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, damals Vorschläge zu notwendigen Veränderungen in ihrer Kirche unterbreitet, wie sich Prälat Dieter Grande, damals Sprecher der Ostdeutschen Bischofskonferenz, erinnert. Dieser Text war von Kardinal Bengsch seinerzeit in Rom nicht unterzeichnet worden. Er hat es auch sehr intensiv begründet. Und diese Gründe, die er dort genannt hat, waren auch die Argumente seinerseits gegen das Dekret 1. Mehr als 30 Jahre nach der Meißener Synode und der anschließenden Pastoralsynode der DDR wäre es, so Grande, durchaus wünschenswert, angesichts der Krisensituation in der katholischen Kirche wieder eine Synode für die deutschen Bistümer einzuberufen. Ich würde schon meinen, in gewissen Abständen sind Synoden das einzige Mittel, um das gesamte Volk Gottes im Bistum an der Leitung des Bischofs zu beteiligen. Bischof Joachim Reinelt kann sich mit derartigen Überlegungen ganz und gar nicht anfreunden. Reinelt setzt weniger auf strukturelle Veränderungen, sondern vielmehr auf eine größere Spiritualität in den Gemeinden. Ich glaube nicht so sehr an die synodalen Bewegungen, sondern ich glaube eher an die Bewegungen, die spirituell begründet sind. Da kommt das Feuer her. Ich habe als Jugendlicher erlebt, wie in Berlin beim Katholikentag 1952 die Emotionen sehr, sehr förderlich gewesen sind für den persönlichen Glauben und wie das die Jugend zusammengeschweißt hat, auch im Kampf, in der Auseinandersetzung mit dem Atheismus, den damals die Staatspartei hier verordnet hatte. Ich glaube, dass in der heutigen modernen Zeit auch so ein Welttreffen der Jugend ganz besonders impulsreich sein kann. Daher, so glaubt der Bischof, dürfte auch der Besuch der 2800 ausländischen Jugendlichen, die in der vergangenen Woche in Dresden-Meißen zu Gast gewesen sind, eine positive Wirkung auf die vielen kirchenfernen Jugendlichen haben. Bischof Reinelt: Die Jugend von heute ist nicht eine antireligiöse Jugend, ist nicht eine an Gott uninteressierte Jugend, sondern ist eine offene Jugend, freilich für die unterschiedlichsten Schattierungen. Ich glaube, dass das gerade auch ein wichtiges Signal nach Sachsen, Thüringen, Brandenburg und so weiter ist, weil hier die Vorhergeneration geradezu verseucht worden ist mit dem Gedanken, Religion, das ist etwas von gestern. Dass die ideologischen Einengungen zumindest in der demokratisch verfassten Gesellschaft nicht mehr greifen, daran hat der Theologe Frank Richter im Wendeherbst selbst aktiv mitgewirkt. Er gehörte zu den Mitbegründern des legendären Dresdner Straßenparlaments, Gruppe der 20. Mit Blick auf die Wirkungen des katholischen Weltjugendtags in Köln ist er skeptisch. Ja, der Weltjugendtag trägt einen Charakter des Events. Jugendliche suchen solche Events. Das ist okay. Andererseits bin ich doch sehr kritisch, wenn ich beobachten muss, dass hier Kräfte gebunden werden für ein sehr stark römisch dominiertes Ereignis, die sonst ganz gut für die flächendeckende Seelsorge des Alltages auch in der Kirche notwendig wären. Die Kirche würde sich keinen Gefallen tun, sich selbst nicht und vor allen Dingen den jungen Menschen nicht, wenn sie also mit großem Aufwand für zwei Wochen in Köln oder sonst wo einlädt und dann die übrigen 40 Wochen des Jahres sich weiter nicht mehr um diese Jugendlichen kümmert. Auch der sächsische Landesbischof Jochen Bohl ist eher skeptisch, was die nachhaltige Wirkung des Weltjugendtages betrifft. Durch den Auftritt des Papstes wird die Kirche wenige Tage lang eine breite Öffentlichkeit erreichen. Doch schon bald werde die Euphorie wieder vom Alltag abgelöst. Dennoch spricht der evangelisch-lutherische Theologe dem römisch-katholischen Großereignis eine gewisse Symbolwirkung nicht ab. Es handelt sich bei dem Weltjugendtreffen um ein Treffen der katholischen Jugend. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass daraus auch ein Impuls resultiert, der die christliche Wahrheit insgesamt in der öffentlichen Wahrnehmung stärkt und uns insofern auch über die Grenzen der Konfession hilft, unseren Auftrag, Jesus Christus zu verkündigen, zu erfüllen. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie: Religion rangiert weit unten, zur Lage der katholischen Kirche in Ostdeutschland. Eine Sendung von Wolfram Nagel. Die Redaktion der Sendung hatte Hartmut Kriegel.